unser Fuß die Sterne gucken, sich die Eier jucken. Mitten auf dem Rasen, wo sonst Hunde scheißen, wo die Kinder spielen und sich abends Pärchen beißen, den Vögel lauschen und der Äpfel rauschen. Ganz leicht ohne Gravitation und ich hebe endlich ab. Ich hebe einen Meter und flog's gnadenlos hin. Meine Synapsen machen schlapp. Nach Bonn checken, den Filter dann gemütlich in die Lippen stecken, diesen Zug genießen, mit der Nacht verfließen. Alle vier einfach von sich wegstrecken, den Nachtwind nehmen und sich damit zudecken, oder noch was kommen, sich in die Rübe hauen. Wird ganz leicht ohne Gravitation und ich hebe endlich ab. Ich hebe einen Meter und flog's gnadenlos hin. Meine Synapsen machen schlank. Welcome to the Hotel California. Welcome to Cabaret. Irgendetwas raschelt neben mir im Dunkeln und über mir seh ich ihn auf dem Sterne funkeln. Es ist still im Wald und das Gras, das knallt. Ganz allein und frei so an dich denken, den hellsten Stern will ich dir heute Nacht schenken. Ich seh Elfen tanzen. Ich liebe Pflanzen. Mein Körper wird ganz leicht ohne Gravitation und ich hebe endlich ab. Ich hebe einen Meter und komm gnadenlos hin. Meine Synapsen machen schlapp.